Die Lehren. Nachdem wir so dunkle Gefilde durchwandern mussten, wollen wir uns den bemerkenswerten Pointen dieser Archäologie des Rassenwahns zuwenden. Es sind vier. Pointe Nummer 1. Friedrich Karl Bicker räumte in seinem nie veröffentlichten Buch mit einem für uns entscheidenden Fehlurteil auf. Er korrigierte seine Einschätzung des Fundes von Bad Dürrenberg. Nicht, dass er entdeckte, dass es eine Frau war, aber er korrigierte die zeitliche Einordnung. Wie es dazu kam? 1939 hatte er ein mesolithisches Grab ausgegraben. Den Mann, wirklich, von Bottendorf. Den deutete er nun als entscheidendes Missing Link für seine Ahnenreihe der nordischen Rasse. Damit wurde der Dürrenberg-Fund aus seinem ideologischen Zwangskorsett befreit. Deshalb verbesserte Bicker, wie er schreibt, seine Ansicht. In Dürrenberg handele es sich um einen zeitlich bereits neolithischen Spätmesolithiker. Er sei sich sicher, dass das Dürrenberger Grab in jene vorschnurkeramische Zeit gehört, in der die älteren Linearbandkeramiker schon als Ackerbauern die Lösgebiete besiedelten und in den Flussauen, den wasserführenden Niederungen und den der Jagd günstigen Regionen die Nachfahren der alten Mesolithiker noch als Jäger und Fischer lebten. Die im Dürrenberger Grabe vorhandene Flachhacke mag diese zeitliche Bandkeramik bekräftigen. Bemerkenswerterweise ist dieses Urteil nachvollziehbar. In Zeiten, in denen es an direkten Datierungsmöglichkeiten fehlte, handelte es sich um eine akzeptable Deutung. Der Fund wird zutreffend als mesolithisch angesprochen. Und die geschliffene Hacke, welche die Schamanin im Grab hatte, verwundert tatsächlich in einem mesolithischen Kontext und scheint auf Bauern hinzuweisen, die es aber um 7000 vor Christus hier noch nicht gab. Selbst die Nazis konnten sich also auf Dauer nicht gegen die Wahrheit der Schamanin wehren. Nur blieb das von der Nachwelt unbemerkt. Pointe 2.